Achte Szene. Und jetzt? Vater ist tot. Und Amalia kann ich nie wiedersehen. Nur einmal kurz drücken und... Oh ja, komm, süßer Tod. Nein, das wäre zu einfach. Ich bin es. Ich bringe Ihnen etwas zu essen. Hermann, ich danke dir. Ich weiß, dass das gefährlich für dich ist. Ja, der Graf tötet mich, wenn er mich bei Ihnen sieht. Hallo? Was ist da los? Oh Gott, wer ist das? Der Graf? Herr, ich kann nicht anders. Er ist doch... Er darf nicht sterben. Hermann, mit wem redest du da? Hermann? Und diese Stimme, ich kenne sie doch. Oh, frische Luft, Mond und Sterne. Ich darf euch noch einmal sehen. Wer sind Sie? Wer ich bin? Ein trauriger alter Mann. Einen Sohn habe ich verloren, der andere wollte mich töten. Aber Ihr Name... Wie heißen Sie? Der Graf von Moor bin ich. Himmel, mein Vater. Warum sind Sie in diesem Gefängnis? Ein Soldat ist ins Schloss gekommen und hat erzählt, dass mein geliebter Sohn Karl tot ist. Das war zu viel für mich. Ich bin ohnmächtig geworden. Aber alle haben geglaubt, dass ich tot bin. Später bin ich aufgewacht. Da ruft Franz, mein anderer Sohn, »Was, bist du noch nicht tot? Willst du denn für immer leben?« Und dann hat er mich in dieses alte Schloss gebracht. Er wollte, dass ich hier verhungere. Oh Gott, jetzt verstehe ich. Vater hat meine Briefe gar nicht bekommen. Franz hat sie genommen. Und nicht Vater hat mir diesen schrecklichen Brief geschrieben. Das war auch Franz. 3 Monate bin ich hier. Ich bin krank und schwach. Vater! Vater! Du hast mich nicht! Jetzt weiß ich es. Du hast mich immer geliebt. Oh, mein Vater! Räuber! Wacht auf! Das ist mein Vater. Mein Bruder wollte ihn töten. Schweizer, nimm dir 10 Männer. Such den Mörder und bring ihn her. Franz, jetzt ist es aus mit dir. Meine Kleider sollen rot sein von deinem Blut.